Westdeutsche Rundfunk und Norddeutsche Rundfunk mit ihren ersten Programmen. Das Hörspielforum. Meine Damen und Herren, Sie hören heute eine neue Arbeit des bekannten englischen Dramatikers Harold Pinter. Einen für unterwegs. Das Hörspiel, in dem der Autor sich zum ersten Mal in seinem Schaffen mit einer eindeutig politischen Thematik befasst, handelt von der Folter. Übersetzung Heinrich Maria Ledig-Rowoldt. Die Regie hat Hans Hausmann. Führen herein. Hallo. Guten Morgen. Wie geht es Ihnen? Wir wollen nicht lange drum herum reden. Alles andere als das. Einverstanden? Sie sind ein gebildeter Mensch. Ich auch. Setzen Sie sich. Wofür halten Sie das hier? Das ist mein Finger. Und das hier ist mein kleiner Finger. Das ist mein Zeigefinger. Und das ist mein kleiner Finger. Ich bewege meinen Zeigefinger vor Ihren Augen hin und her. Oho. Und jetzt mache ich dasselbe mit meinem kleinen Finger. Ich kann auch beide gleichzeitig benutzen. So. Ich kann einfach alles, was ich möchte. Halten Sie mich für verrückt? Meine Mutter war der Meinung. Halten Sie es für töricht, vor anderer Leute Augen die Finger hin und her zu bewegen? Ich kann Sie verstehen. Sie sind ein Mann von hoher Intelligenz. Aber wären Sie auch der Meinung, wenn es sich statt der Finger um meinen Schuh oder meinen Penis handelte? Warum bin ich so fasziniert von Augen? Bin ich so fasziniert von Augen? Schon möglich. Nicht von meinen Augen, von anderer Leute Augen. Von den Augen anderer Leute, die mir hier vorgeführt werden. Sie sind so verletzlich. Man sieht die Seele durchschimmern. Sind Sie ein religiöser Mensch? Ich bin es. Auf welcher Seite, glauben Sie, steht Gott? Ich werde mir einen Drink genehmigen. Sie werden sich wahrscheinlich fragen, wo Ihre Frau ist. Sie ist in einem anderen Zimmer. Eine gut aussehende Frau. Oh, Gott, tut das gut. Keine Sorge, ich kann schon was vertragen. Vielleicht haben Sie festgestellt, dass ich ein gesprächiger Mensch bin. Wahrscheinlich denken Sie, ich gehöre zu einem berechenbaren, formellen, schon lang etablierten Typ. Das heißt, ich trete drauf los, freundlich, unbekümmert. Ich eröffne das Spiel, wie sich zeigt. In einer unbeschwerten, sorglosen Art, während der andere in den Kulissen wartet. Schweigend, in sich gekehrt, sprungbereit, wie ein Puma. Nein, nein. Ganz so verhält es sich nicht. Hier bestimme ich. Gott spricht aus mir. Ich meine, der alttestamentarische Gott, müssen Sie wissen. Obwohl ich keineswegs etwa jüdisch bin. Jeder respektiert mich hier. Sie auch, nicht wahr? Ich glaube, so gehört es sich auch. Stehen Sie auf! Setzen Sie sich. Vielen Dank. Sagen Sie mal, Ihre Frau ist wahrhaftig ein gut aussehendes Frauenzimmer. Sie sind ein Mann, der sich glücklich schätzen darf. Sagen Sie mal, an für unterwegs, ich glaube. Sie respektieren mich, nicht wahr? Das darf ich doch wohl mit Recht annehmen. Ich kenne Sie nicht. Aber Sie respektieren mich? Ich kenne Sie nicht. Soll das heißen, dass Sie mich nicht respektieren? Wollen Sie sagen, dass Sie mich respektieren würden, wenn Sie mich besser kennten? Möchten Sie mich gern besser kennenlernen? Möchten Sie mich gern besser kennenlernen? Was ich gern möchte, tut hier nichts zur Sache. Oh, doch, das tut es. Das tut es. Ich habe so viel über Sie gehört. Ich bin außerordentlich froh, Ihnen zu begegnen. Nun, ich bin nicht sicher, ob froh das rechte Wort ist. Man muss so vorsichtig mit der Sprache umgehen. Neugierig. Ich bin neugierig. Vor allem, weil ich so viel von Ihnen gehört habe. Aber auch, weil es einmalig wäre, wenn Sie mich nicht respektierten. Alle anderen wissen das. Aus mir die Stimme Gottes spricht. Sie sind kein religiöser Mensch, nicht wahr? Sie glauben nicht an die göttliche Führung? Woran denn? Also, moralisch gesehen sitzen Sie in der Scheiße. Wissen Sie, so als ob Sie ein ranziges Omelett gegessen hätten. Ich glaube, ich habe mir noch einen für unterwegs verdient. Ah, trinken Sie Whisky? Wie ich höre, haben Sie ein hübsches Haus. Eine Masse Bücher. Man hat mir gesagt, dass einige meiner Jungs es ein bisschen auf den Kopf gestellt haben, auf den Teppich gepisst und sowas. Ich wollte, Sie täten sowas nicht. Wirklich, aber Sie wissen ja, wie das so ist, Ihnen ist zu viel Verantwortung aufgebürdet. Und Sie spüren sie ständig, Tag und Nacht, diese Verantwortung. Und so pissen Sie eben manchmal auf ein paar Teppiche. Das verstehen Sie doch. Sie sind ja nicht dumm. Ist Ihr Sohn okay? Ich weiß es nicht. Oh, ich bin sicher, er ist okay. Wie alt ist er? 7 oder so? Großer Bursche, höre ich. Trotzdem war es dumm von ihm, dass er sich so aufgeführt hat. Aber ist er okay? Ich weiß es nicht. Ach, ich bin sicher, er ist okay. Auf alle Fälle werde ich ihn mir später vorknöpfen und mich davon überzeugen. Er ist irgendwo im 2. Stock, glaube ich. Also nun, was meinen Sie? Sind wir Freunde? Ich bin bereit, offen zu sprechen. Wie ein wirklicher Freund. Ich liebe den Tod. Wie steht's da mit Ihnen? Lieben Sie den Tod? Nicht unbedingt Ihren eigenen, den von anderen, den Tod von anderen. Lieben Sie den Tod von anderen? Oder lieben Sie zumindest den Tod von anderen so sehr wie ich? Sind Sie immer so stur? Man hat mir erzählt, Sie liebten das Hin und Her der Diskussion. Tod. Tod. Wie schon anerkannte Autoritäten festgestellt haben, ist er wunderbar. Das reinste, harmonischste, was es gibt. Geschlechtsverkehr ist damit verglichen. Nichts. pro Geschlechtsverkehr. Holla. Also, fickt sie? Oder macht sie... Wie? Ja, Sie wissen schon was. Was mag sie? Ich spreche über Ihre Frau. Ihre Frau. Sie kennen den alten Witz? Fickt sie? Sie fickt. Das ist natürlich zweideutig. Das könnte heißen, sie fickt wie ein Kaninchen oder sie fickt gar nicht. Nun, wir alle sind Gottes Kreaturen. Sogar ihre Frau. Es gibt nur eine Pflicht. Ehrlich zu sein. Sie haben keine andere Pflicht. Bedenken Sie das. Erwägen Sie das. Kennen Sie den Mann, der dieses Land regiert? Nein? Nun, er ist ein sehr netter Kerl. Er hat mich neulich beiseite genommen. Letzten Mittwoch war es wohl. Da hat er mich beiseite genommen, beim Empfang, einem Staatsbesuch. Er nahm mich beiseite, mich, und er hat zu mir gesagt, er hat gesagt, auf eine Art und Weise, die ich nur als heiseres Flüstern bezeichnen kann. Nick, hat er gesagt, Nick, das ist mein Name, Nick, wenn dir jemals einer über den Weg läuft, bei dem du guten Grund hast zu glauben, dass er mir an die Titten will, dann sage ihm das eine. Sage ihm, dass Ehrlichkeit die beste Strategie ist. Der Käse war superb. Ziegenkäse. So. Einen für unterwegs. Wir hatten ein sehr nettes Schwätzchen, Ihre Frau und ich. Aber mir ist aufgefallen, dass sie nicht in bester Form war. Sie menstruiert vermutlich. Frauen, tu das doch. Wissen Sie, alter Knabe, außer dem Tod liebe ich auch noch andere Sachen. So viele Sachen. Die Natur, Bäume und so weiter. Einen netten blauen Himmel, blühende Blumen. Sagen Sie, ehrlich, fangen Sie an, mich zu lieben? Ich glaube, Ihre Frau tut das. Sie fängt damit an. Sie fängt an, sich in mich zu verlieben. Drauf und dran, das zu tun. Das Dumme ist, ich habe Rivalen. Weil jeder hier sich in ihre Frau verliebt hat. Es sind die Augen, die sie bezaubern. Sie sagen, ihre Seele scheine durch sie durch. Wie heißt sie doch gleich? Gila oder so ähnlich. Wer möchten Sie lieber sein? Sie selbst oder ich? Wenn ich sie wäre, würde ich es vorziehen, ich zu sein. Das Ärgerliche an ihnen, obwohl ich ihnen einiges zugute halte, ist, dass sie auf der Verliererseite stehen, während ich keinen falschen Schritt tun kann. Verstehen Sie, was ich damit meine? Ach Gott, lassen Sie mich Ihnen bekennen. Lassen Sie mich Ihnen ein Geständnis machen. Noch nie in meinem ganzen Leben hat mich etwas mehr bewegt als erst kürzlich, letzten Freitag, glaube ich, als der Mann, der dieses Land regiert, dem Lande verkündete, wir sind alle Patrioten, wir sind alle eins, wir sind alle von der gleichen Tradition geprägt. Sie offenbar ausgenommen. Ich fühle die Verbundenheit, die Zugehörigkeit. Ich habe Teil an den unterschiedlichsten Interessen. Ich bin nicht allein. Ich bin nicht allein. Töten Sie mich. Was? Töten Sie mich. Oh, was ist denn? Was um Himmels Willen ist denn? Also Sie sind sicher nur hungrig oder durstig. Ich will Ihnen eines sagen, ich hasse Verzweiflung. Ich finde sie unerträglich. Sie stinkt mir. Sie ist eine Krankheit. Verzweiflung, alter Knabe, ist ein Krebsgeschwür. Sie sollte kastriert werden. Ich habe tatsächlich festgestellt, dass das wirkt. Schneid die Eier ab und die Verzweiflung verduftet aus dem Fenster. Man hat wieder einen glücklichen Mann oder eine glückliche Frau. Sehen Sie mich an. Sehen Sie mich an. ihrer Seele. Schimmert durch ihre Augen. Wie heißt du? Vicky. Ach, wirklich? Wie seltsam. Magst du Cowboys und Indianer? Ja, doch schon. Na, was magst du denn wirklich? Ich mag Flugzeuge. Richtige? Oder Spielzeug, Flugzeuge? Ich mag beide Arten. Wirklich? Warum magst du Flugzeuge? Ja, weil sie so schnell sind, durch die Luft. Mhm. Die richtigen tun das. Mhm. Und die Spielzeugflugzeuge? Ich tue so, als ob sie so schnell sind wie die richtigen. Magst du deine Mami und deinen Papi? Magst du deine Mami und deinen Papi? Ja. Warum? Warum? Fällt dir die Antwort so schwer? Wo ist Mami? Du magst deine Mami und deinen Papi nicht? Doch, ich mag sie. Warum? Möchtest du Soldat werden, wenn du groß bist? Hab nichts dagegen. Nichts dagegen? Gut. Du magst Soldaten. Gut. Aber du hast meine Soldaten angespuckt und mit den Füßen getreten. Du hast sie angegriffen. Waren das deine Soldaten? Sie sind die Soldaten deines Vaterlandes. Diese Soldaten habe ich nicht gemocht. Dich mögen sie auch nicht, mein Schätzchen. Wann haben Sie Ihren Mann kennengelernt? Als ich 18 war. Warum? Warum? Warum? Ich habe ihn eben kennengelernt. Warum? Ich hatte das nicht vor. Mhm. Warum nicht? Ich kannte ihn nicht. Warum nicht? Warum nicht? Ich kannte ihn nicht. Warum nicht? Ich habe ihn kennengelernt. Wann? Als ich 18 war. Warum? Er war im Zimmer. Zimmer? Zimmer? Im selben Zimmer. Wie was? Wie ich war. Wie ich war? Wie ich war. Zimmer? Was für ein Zimmer? Ein Zimmer. Was für ein Zimmer? Das Zimmer meines Vaters. Ihres Vaters? Was hat Ihr Vater damit zu tun? Hm? Ihr Vater? Wie können Sie es wagen? Ficksau. Ihr Vater war ein wunderbarer Mann. Sein Vaterland ist stolz auf ihn. Er ist tot. Er war ein Mann von Ehre. Er ist tot. Wollen Sie das Andenken Ihres Vaters beschmutzen? Wollen Sie das Andenken Ihres Vaters diffamieren, entwürdigen? Ihr Vater hat für sein Land gekämpft. Ich kannte ihn. Ich verehrte ihn. Jeder verehrte ihn. Er glaubte an Gott. Er hat nicht gedacht, ihr Scheißsäcke. Er lebte, er lebte, er war Eisen. Und Gold. Er war bereit zu sterben. Bereit zu sterben. Bereit zu sterben für sein Land, für seinen Gott. Und er ist gestorben. Gestorben. Gestorben für seinen Gott. Sie Stück Scheiße. So eine Tochter zu zeugen, was für ein Schicksal. Oh, armer, gequälter Geist, auf ewig verfolgt zu sein von solchem Dreck und Abschaum. Wie können Sie es wagen, zu mir von Ihrem Vater zu sprechen? Ich habe ihn geliebt. Als wäre er mein eigener Vater. Wo haben Sie Ihren Mann kennengelernt? Auf der Straße. Was hatten Sie da zu suchen? Ich ging. Was tat er? Er ging. Ich ließ etwas fallen. Er hob es auf. Was ließen Sie fallen? Die Abendzeitung. Sie waren betrunken. Sie standen unter Drogen. Sie hatten sie aus Ihrem Krankenhaus entfernt. Ich war in keinem Krankenhaus. Wo sind Sie jetzt? Wo sind Sie jetzt? Glauben Sie, Sie sind in einem Krankenhaus? Glauben Sie, oben gibt es Nonnen? Was gibt es oben? Keine Nonnen. Was denn? Männer. Haben Sie sie vergewaltigt? Wie oft sind Sie vergewaltigt worden? Wie oft? Das ist mein Zeigefinger. Und das ist mein kleiner Finger. Sehen Sie? Ich bewege sie vor Ihren Augen hin und her. So. Wie oft sind Sie vergewaltigt worden? Ich weiß nicht. Und Sie wollen eine zuverlässige Zeugin sein? Sie sind eine wunderschöne Frau, also waren Sie jedenfalls. Ihr Sohn ist 7. Er ist ein kleines Arschloch. Daran sind Sie schuld. Sie haben ihn so erzogen. Sie hatten die Wahl. Sie hätten ihn ermuntern können, ein guter Mensch zu werden. Stattdessen haben Sie ihn ermuntert, ein kleines Arschloch zu werden. Sie haben ihn ermuntert, ehrenvolle Soldaten zu bespucken und anzugreifen. Soldaten Gottes. Ach, was. Im Grunde ist es, glaube ich, sinnlos. Sie interessieren mich gar nicht. Ich könnte Sie sogar über kurz oder lang hier rauslassen. Aber ich meine doch, wir sollten uns noch alle ein Weilchen amüsieren. Bevor Sie gehen. Wie ist es Ihnen ergangen? Geht's so? Ja? Ja. Wirklich? Na, wie? Oh. Ich verstehe Sie nicht. Ich meine, und? Mund? Zunge. Zunge, was ist denn los mit ihr? Wie wär's mit einem Drink? Einfach unterwegs. Was halten Sie von einem Drink? Hm? So. Ne? Dann trinken Sie doch. Das gibt Blei in den Stift. Und dann werden wir schon jemanden finden, der ihn rausholt. Das können wir, wissen Sie. Wir haben oben einen erstklassigen Puff im 6. Stock. Kristalllüster, was Sie wollen. Die saugen Sie ein und blasen Sie in kleinen Bläschen wieder aus. Alles Freiwillige. Ihre Väter machen bei uns mit. Das heißt, vergessen Sie es nicht, dass wir die Welt für Gott sauber halten. Sie verstehen? Na, dann trinken Sie aus. Trinken Sie aus! Weigern Sie sich etwa mit mir zu trinken? Prost! Sie können gehen. Sie können gehen. Wir werden uns wiedersehen, hoffe ich. Ich rechne damit, dass wir immer Freunde bleiben werden. Gehen Sie hinaus. Genießen Sie das Leben, seien Sie gut. Leben Sie Ihre Frau. Übrigens wird sie in etwa einer Woche zu Ihnen stoßen. Wenn sie dazu in Stimmung ist. Ja. Ich habe das Gefühl, dass wir beide aus unserer Unterhaltung Gewinn gezogen haben. Was? Was? Mein Sohn. Ach, Ihr Sohn? Oh, machen Sie sich weiter keine Sorgen um ihn. Er war ein kleines Arschloch. Westdeutscher Rundfunk und Norddeutscher Rundfunk mit ihren ersten Programmen. Das Hörspielforum brachte Einen für unterwegs von Harald Pinter in der Übersetzung von Heinrich Maria Ledig-Rowohlt. Es sprachen Niklas Karl Michael Vogler, Viktor Wilhelm Roal, Gila Doris Baumrucker, Niki Dominique Roal. Die Regie hatte Hans Hausmann. Sie hörten eine Gemeinschaftsproduktion des Radio DRS, Studio Basel mit dem Westdeutschen Rundfunk.